Kapitel 66. Eva schreibt an Arnold: Hilfe! Ich bin in einem Modegeschäft. Ich habe viele Sachen probiert. Soll ich sie kaufen? Ich fühle eine Hysterie. Arnold schreibt: Ist Kaufen neu für dich? Ja. Dann hast du das Shopping-Syndrom. Was ist das? Ich kenne das nicht. Ist es schön? Ja, super. In dieser Sekunde sind 10.000 Euro auf deinem Konto. Eva, gehen wir zusammen shoppen? Kapitel 67. Eva und Arnold gehen zusammen shoppen. Eva fotografiert alles mit dem Handy. Arnold kommentiert. Dann gehen Eva und Arnold zusammen in ein Kosmetikgeschäft. Eva kauft Make-up und Parfüm aus Paris. Am Abend ist Eva eine neue Frau. Sie hat ein komplett neues Outfit. Plötzlich sehen die Männer nach Eva. Aber Eva denkt nur an Arnold. Sie ist glücklich. Kapitel 68. Am nächsten Morgen geht Eva in die Bibliothek. Da ist der Mann mit den blauen Augen. Der Mann sieht total deprimiert aus. Er sieht keine Frau mehr an. Er interessiert sich nur noch für Bücher. Eva geht in die Cafeteria. Da trifft sie Sissi. Eva fragt: Was ist los mit dem Mann mit den blauen Augen? Kapitel 69. Sissi erzählt: Der Mann hat beim Internetdating eine tolle Frau kennengelernt. Blond, lange Beine, großer Busen. Der Mann und die Frau treffen sich in einem Kaffeehaus. Der Mann bekommt sofort Probleme mit seinen Hormonen. Er sagt nach 20 Minuten: Du bist die Frau meines Lebens. Komm, gehen wir in ein Hotel. Die Frau sagt: Du bist mein Superman. Ja, gehen wir ins Hotel. Sie gehen in ein Hotel. Im Bett merkt der Mann mit den blauen Augen, dass die blonde Frau ein Mann ist. Die Frau ist ein Transvestit. Eva ruft: Nein, doch! Sissi lacht sich kaputt. Eva lacht auch. Kapitel 70. Eva geht zurück in die Bibliothek. Sie denkt an Arnold. Plötzlich ist sie skeptisch. Wer ist Arnold? Eva schreibt eine SMS. Arnold, ich möchte mit dir telefonieren. Arnold antwortet: Warum? So wie es ist, ist es gut. Nein, ich möchte jetzt mit dir sprechen. Es muss sein. Arnold antwortet eine Minute nicht. Dann kommt eine SMS mit einer Handynummer. Eva ist total nervös. Wer ist Arnold?